Das kann auf verschiedenem Weg passieren. Einmal dadurch, dass man von einem Nutzer explizit vorgeschlagen wird. Das ist dann so, als würde man jemandem empfehlen, einem Unternehmen, dass er vielleicht als Versandhauskunde in Frage kommt und dieses Versandhaus schreibt einen an, so macht das Facebook auch. Nur eben, dass das elektronisch passiert. Aber viel gravierender ist es, dass viele Nutzer die Möglichkeit nutzen, ihre Adressverzeichnisse, die sie auf ihrem Computer haben, die sie auf ihrem iPhone haben, Facebook zur Verfügung stellen zum Synchronisieren. Und dass diese Informationen dann verwendet werden von Facebook, um dann Einladungen an Dritte zu versenden. Und offensichtlich, da gibt es zumindest bestimmte Hinweise in den Medien darauf, diese verschiedenen Adressbücher der Nutzer dann auch in Verbindung zu bringen, gegeneinander abzugleichen und daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen auf mögliche Beziehungen und dann das Ganze per Mail dann zur Kundengewinnung zu verwenden. Was sagt denn Facebook zu dieser Kritik an der, in Anführungszeichen, Synchronisierung von Kontakten, die ja nicht immer im Sinne der Nutzer ist und auch nicht in ihrem Sinne? Nun, das Problem ist ja, dass der Nutzer selbst diese Synchronisierung auslöst. Und ich selbst würde nie auf die Idee kommen, einem solchen Dienst mein elektronisches Adressverzeichnis zur Verfügung zu stellen, sodass ich sagen würde, die erste Verantwortung liegt natürlich bei dem Betroffenen selbst, der sich darum kümmern muss, dass dann in den allgemeinen Benutzerbedingungen irgendwo auch davon die Rede ist, dass diese Daten dann für andere Zwecke verarbeitet werden. Das ist nochmal ein gesondertes Problem. Diese gesamten Dienste, diese Netzwerkdienste sind wenig transparent. Das heißt, man durchschaut sie nicht wirklich, was mit den Daten passiert. Jedenfalls muss man sehr viel Mühe verwenden, um das wirklich auch nur ansatzweise zu verstehen. Und außerdem gibt es einen ganz breiten Bereich, wo die Unternehmen quasi die Decke des Schweigens drüber ausbreiten, weil sie das Ganze als ihr Geschäftsmodell bezeichnen. Wenn wir jetzt also mal die Benutzer von Facebook trennen in die einen, die überhaupt gar kein Problem haben, sich in der Öffentlichkeit quasi nackt zu machen und denen, für die die AGB so unübersichtlich ist, dass sie gar nicht wissen, was sie da alles der Öffentlichkeit an ganz persönlichen Informationen zur Verfügung stellen. Was können Sie und Ihre Kollegen in den Ländern in Deutschland da tun? Nun, das Problem ist, dass diese Netzwerke zum großen Teil gar nicht in Deutschland ihren Sitz haben. Soweit sie in Deutschland ihren Sitz haben, sind wir auch tätig. Zum Beispiel bei der StudiVZ-Gruppe ist mein Berliner Kollege seit einiger Zeit doch sehr aktiv, hat da auch sehr viel erreichen können. Facebook ist aber ein amerikanisches Unternehmen. Facebook ist ein amerikanisches Unternehmen und da fängt natürlich das an, sehr schwierig zu werden. Allerdings hat auch Facebook vor kurzem eine Niederlassung in Deutschland, nämlich in Hamburg, eröffnet und dementsprechend sehe ich auch, dass Facebook verpflichtet ist, das deutsche Recht zu beachten und dementsprechend wird auch die Hamburgische Datenschutzaufsichtsbehörde, also der dortige Datenschutzbeauftragte, tätig werden. Ich habe mit ihm auch schon gesprochen. Was haben Sie denn gemacht, bevor diese Filiale in Hamburg eröffnet wurde? Denn es gibt ja schon länger ein Abkommen zwischen den USA und der EU, das gewährleisten soll, dass auch die europäischen Kunden von amerikanischen Unternehmen nach europäischem Recht geschützt werden. Ist das schon immer ein Papiertiger gewesen und nur diese Filiale in Hamburg gibt Ihnen jetzt Möglichkeiten, direkt mit Facebook in Kontakt zu treten? Also die Möglichkeit für die deutschen Aufsichtsbehörden, direkt tätig zu werden, ergeben sich erst jetzt, wo das Unternehmen in Europa, in Deutschland entsprechende Filialen eröffnet oder eben Rechenzentren betreibt, wo diese Daten gespeichert werden. Ansonsten ist natürlich das ganz kompliziert, an ein solches Unternehmen heranzukommen. Man kann da mit denen zwar irgendwie diskutieren, aber eine Rechtspflicht durchzusetzen, fällt dann schon sehr schwer. Jetzt ändert sich die Situation damit, dass Facebook auch in Deutschland niedergelassen ist und dementsprechend gibt es überhaupt gar keinen Zweifel, dass deutsches Datenschutzrecht anzuwenden ist. Aller Erfahrung nach wird das aber natürlich jetzt keine ganz einfache Aufgabe werden, dann Facebook dazu zu bringen, bestimmte Geschäftsbedingungen auch zu überarbeiten und Praktiken einzustellen oder zu verändern. Warum eigentlich? Nun, es ist deshalb schwierig, weil diese amerikanischen Unternehmen in vielen Fällen sagen, wir kümmern uns im Wesentlichen um unser amerikanisches Recht und danach ist etwas zulässig oder es ist nicht zulässig, dann lassen wir das. Ne? Also das ist bei Google auch nicht anders gewesen. Wir haben erstmal lange mit den Verantwortlichen diskutieren müssen, als europäische Datenschützer, obwohl dort Niederlassungen in Europa schon seit langem bestehen, dass überhaupt europäisches Recht anwendbar ist und dann praktisch im Detail entsprechende Änderungen durchzusetzen, ist mühselig, weil man ja nicht in die Zentrale gehen kann, wie zu einem Unternehmen, das eben in Europa seinen Hauptsitz hat, und dort entsprechend durchzusetzen, das, was da im Rechenzentrum geschieht, sondern wir müssen uns dann immer an den meistens kleinen Ableger in Europa halten. Sie haben gerade gesagt, wie mühselig Ihre Arbeit oftmals ist. Kriegen Sie denn von denen, die das Kleingedruckte sozusagen erst lesen, wenn Sie sie auf die Gefahren hinweisen, wenigstens mal ein Dankeschön? Ach, ab und zu bedanken sich auch User, doch schon, auf jeden Fall. Manchmal fragen sie uns, und ich kann die Frage gut nachvollziehen, und was macht ihr denn, um unsere Daten besser zu schützen? Und wir können dann auch nur, sag ich mal, darstellen, welche Möglichkeiten wir haben. Und das ist eben nicht so viel, wie es eigentlich sein müsste, um den Schutz wirksam auszugestalten in vielen Fällen. Soziale Netzwerke im Internet und ihre Tücken. Dazu Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz. Herr Schaar, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich danke Ihnen auch.